In Zusammenhang damit, dass in diesem Jahr in Südkorea viele Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Menschenrechte, die im In- und Ausland großes Entsetzen erregten, begangen wurden, veröffentlichte die Maßnahmegesellschaft für Menschenrechte in Südkorea am 23. Dezember die Mitteilung über die Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen in Südkorea 2016. In der Mitteilung wurde hervorgehoben, im Jahr 2016 seien durch das landesverräterische Regime Südkoreas, das von pro-amerikanischer und pro-japanischer Gesellschaft und dem Bewusstsein der Auseinandersetzung mit den Landsleuten bis auf die Knochen durchdrungen ist und sich für Luxustreiben, Korruptionen und politische Betrügereien einsetzt, brutale Menschenrechtsverbrechen organisatorisch, systematisch und rücksichtslos begangen wurden. So kennzeichnet sich dieses Jahr durch seine gemeinen Sünden. Die Mitteilung hat folgende Untertitel: Die grausame Gruppenentführung, die die Welt in Schrecken versetzte. Die Umtriebe zur Staatsstationierung, die den Lebensraum völlig zerstören. Die extremen Menschenrechtsverbrechen, die das Volksleben in die Katastrophe trieben. Der Mord am Bauern Peng Nam-gi durch die faschistische Repressalie. Die Katastrophe durch Befeuchtungsgerät-Sterilisationsmittel, die die Menschen in Todesangst versetzte. Der Fall der Schwarzen Liste, der als Bücherverbrennung und Begrabung der lebenden Leichen vom modernen Typ kritisiert wird. Die Kindermisshandlung, die ein Todesurteil über die Zukunft fällte. Die menschenrechtsfeindlichen Taten in der südkoreanischen Armee, die unter dem Deckmantel der fortschrittlichen Kasernenkultur begangen wurden. Die Umtriebe zur Vertuschung der Sexualsklavenverbrechens der japanischen Armee, die die ganze Nation höchst empört machten. Und die böse Kampagne der Menschenrechtsverbrecher zur Fabrizierung des Gesetzes über die Menschenrechte im Norden. So wurden in der Mitteilung die 10 größten Verbrechen des Bakunin-Regimes im Jahr 2016 ausführlich entlarvt und verurteilt.